Rudi in Tirol. Kapitel 1. Als 1805 mit dem Bogenhausener Vertrag das Königreich Bayern zu einem Vasallen des siegreichen Napoleon wurde, war der Winklers Rudi vom Schauerberg diesen Entwicklungen zunächst nicht abgeneigt. Versprach er sich doch, von den neuen liberalen Gesetzen des Franzosenkaisers persönlich zu profitieren. Der revolutionäre Geist der neuen Regierung, so Rudi, müsste doch einige seiner Lieblingsbeschäftigungen wie Wilderei, Waldfrevel oder Hostienschändung aus dem Ruch der Strafbarkeit entheben und zu bürgerlichen Freiheiten erklären. Umso größer war daher Rudis Verbitterung, als er erfahren musste, dass der Code Napoleon nicht nur all diese Dinge nach wie vor untersagte, sondern ihm darüber hinaus weitere Lieblingsbeschäftigungen verbieten wollte, indem dieser Gesetzeskanon auch das Schnapsbrennen ohne Lizenz, die körperliche Züchtigung von Frau und Kindern und das uralte fränkische Brauchtum der Wirtshausrauferei mit Kantholz und Jagdbesteck unter strikte Strafe stellte. Als der Winklers Rudi sich darob einen zünftigen Rausch antrank und im Beisein mehrerer Zeugen den Kopf hinter dem Bogenhausener Vertrag, den Grafen Montgelas, für seine persönliche Misere verantwortlich machen wollte und den Diplomaten eine, Zitat, krummnasige Judensau, Zitat Ende, schimpfte, hatte er, nach Ansicht der Behörden, das Maß des Übersehbaren so ziemlich vollgemacht, und Häscher des bayerischen Königs Maximilian I. erhielten das Edikt, den Winklers Rudi dingfest zu machen und einem Strafbataillon der Grande Armee Richtung Russland zuzuführen. Als der Winklers Rudi davon Wind bekam, setzte er sich überstürzt Richtung Süden ins Gebirge ab, wobei er für die Strapazen dieser Flucht nur sehr unzureichend gerüstet und zuletzt sogar genötigt war, die letzten ihm verbliebenen persönlichen Besitztümer bei Bergbauern gegen Verpflegung, Unterkunft und sexuelle Dienstleistungen einzuhandeln. Seinen treuen Jagdhund Blue tauschte er schon zu Beginn der Reise bei einem Revierjäger gegen eine Kiste Kirschbranntwein ein, doch das ist eine andere Geschichte. Bekleidet mit nichts als seinen alten Schaftstiefeln, einem aus den Überresten eines Gamskadavers zusammengestümperten Sombrero und einem Underberggürtel, gelangte der Winklers Rudi mehr tot als lebendig über das Timmelsjoch nach St. Leonard in Tirol, wo er sofort die örtliche Gastwirtschaft Sandhof ansteuerte und dem Wirt brüllend versprach, er werde ihm sämtliche Prügel meilenweit herausschmeißen, wenn nicht sofort und unverzüglich und selbstverständlich frei Haus Schnaps satt serviert werde. Der Sandwirt war von dem zauselbärtigen und über alle Gebühr stinkenden Brüllaff, der da wie vom Jenseits geschickt plötzlich in seiner Schankstube stand, Verwünschungen ausstieß und dabei seinen Penis wie einen Bergstock drohend gegen die Anwesenden schwang, mehr als erschüttert, und kam den Forderungen Rudis eingeschüchtert nach. Nachdem der Winklers Rudi sich einige Flaschen Enzian zugerüstet hatte, schlug er allerdings versöhnlichere Töne an und erbot sich, im Austausch gegen Kost und Logis, die Gesellschaft mit Schilderungen seiner abenteuerlichen Flucht und seinen Auslegungen der politischen Großwetterlage zu unterhalten. Dieses Angebot, vorgetragen in fränkischer Mundart und gespickt mit allerlei Verwünschungen gegen die Machthaber der Zeit im Allgemeinen und Bayernkönig Max I. Joseph und seinen Minister Montgelas im Besonderen, wurde von den Anwesenden jedoch nur teilweise verstanden. Vielmehr hielten die tiefgläubigen Tiroler den unentwegt brüllenden, mit üppigstem Bartwuchs und breitkrempigem Hut versehenden, rätselhaften Neuankömmling für einen Gesandten Gottes, einen Propheten, den der Herr mit nichts als den Mitteln der rauen Bergwelt wie einen Tiroler ausstaffiert und seinem auserwählten Volke gesandt hatte, sie vor drohendem Unheil zu warnen. Allmählich begannen die Anwesenden auch an Rudi Suada Gefallen zu finden, zumal diese sich bei fortschreitender Länge immer mehr in eine Tirade antisemitischer Hetzparolen verwandelte. So entschloss der gottesfürchtige Sandwirt, der Nachwelt noch immer wohl bekannt als Andreas Hofer, den Winklers Rudi bei sich aufzunehmen, schenkte ihm zur Vervollständigung seiner Garderobe noch eine krachlederne Hose und fand im Laufe der folgenden Jahre zunehmend Gefallen am neuen Hausgenossen. Umso mehr, da der Winklers Rudi alsbald seine alten Lieblingsbeschäftigungen wieder aufnahm, die sämtlich auch zu den bevorzugten Freizeitaktivitäten Hofers gehörten, während Rudis Talente als Kneipenschläger ihm als neuer Rausschmeißer im Sandhof gute Dienste leisteten. Einzig seine übersteigerte Fleischeslust fand im erzkatholischen Tirol keine rechte Abfuhr, weil Rudi erstens das Wohlwollen der tiefgläubigen Bevölkerung nicht durch Übergriffe auf die Tiroler Frauenwelt gefährden wollte, und zweitens aus ästhetischen Vorbehalten. Angeblich hat der Winklers Rudi gleich zu Anfang seiner Tiroler Jahre das immer noch gängige Bonmot geprägt, die Tiroler Frauenzimmer müssten allein deshalb Kopftücher tragen, damit man sie von den Kühen unterscheiden könne. Im Gegenzug für die libidinöse Zurückhaltung, die Rudi sich auferlegte, drückte der erzkatholische Hofer beide Augen zu, wenn sein neuer Freund von seinen nächtlichen Wilddiebereien ganze Schubkarrenladungen Murmeltierleichen mitbrachte, deren kostbares Fell von Schuss- oder Stichwunden gänzlich unversehrt war. Der Winklers Rudi, das wusste Hofer wohl, hatte die Tiere nicht aus Profitgier nach einer von ihm ausgeklügelten Methode zur Strecke gebracht, indem er sie am Genick packte, niederhielt und kurzerhand totfickte. Es waren allerdings nicht diese sodomitischen Umtriebe, die einen ersten Misston in die Männerfreundschaft der beiden bärtigen Bergfechse brachten, sondern die Weltpolitik. Montgelas hatte Rudis Spott über seine tatsächlich über Gebühr ausladende Nase nicht vergessen und manche schlaflose Nacht darüber nachgesonnen, wie er den Frevler doch noch packen und zur Rede stellen könnte. Der Friede von Pressburg brachte endlich die ersehnte Möglichkeit und Montgelas drängte darauf, dass der von Sieg zu Sieg eilende Franzosenkaiser die unterlegenen Österreicher zwang, ganz Tirol an das Königreich Bayern abzutreten. Solcherart wieder unter bayerische Jurisdiktion gezwungen, sollte es doch noch gelingen, den Winklers Rudi für Napoleons Russlandfeldzug zu rekrutieren, nötigenfalls mit Gewalt. Bei Einrichtung der Verwaltung in den neu hinzugewonnenen Landesteilen ließ Montgelas ingrimmig nicht nur jede Milde fehlen, sondern wies vielmehr die zur Durchsetzung der Neuordnung bestellten Beamten an, die ministerialen Vorgaben in möglichst rigider und unsensibler Weise umzusetzen. Erste Opfer von Montgelas persönlichem Rachefeldzug wurde die gelebte Frömmigkeit der Tiroler. Prozessionen, Mitternachtsmessen, Reliquienverehrung, selbst das Kirchengeläut wurden verboten. Rudi reagierte prompt, indem er den Tirolern mit schnapsschwerer Zunge und unter gottlosen Flüchen ausgiebig erklärte, diese Gottlosigkeit sei nur ein weiterer Beweis für die semitische Gesinnung oder gar Abstammung des Grafen mit der Rübennase, der sich im Übrigen seine Mitternachtsmessen sonst wohin stecken könne, denn der schönste Platz sei ja bekanntlich nicht in der Kirche, sondern immer noch an der Theke. Kapitel 2. Auf die ehrenrührigen Sortisen des Winklers Rudi reagierte Montgelas mit neu ergrimmter Härte gegen das Tiroler Land. 1808 wurde mit der neuen bayerischen Verfassung die alte Tiroler Verfassung ungültig, die den Hinterwäldlern eine allgemeine Befreiung von jeglichem Wehrdienst zugesichert hatte. Stattdessen fügte Montgelas der neuen Verfassung mit eigener vor Wut zitternder Hand ein Lex Winkleris hinzu, das den bayerischen Beamten erlaubte, den Winklers Rudi einem Strafbataillon der napoleonischen Armee zuzuführen, zusammen mit allen Tirolern, die ihn etwa beherbergen, das Lager mit ihm geteilt oder denen er noch Geld schulden sollte, was praktisch auf die gesamte männliche Bevölkerung dieses gottverlassenen Landstrichs zutraf. Der Winklers Rudi selbst befand sich zu dieser Zeit im Innsbrucker Land, wohin ihn, nachdem die Murmeltierpopulation der Alpenlandschaft nahezu vollumfänglich seiner krankhaft gesteigerten Libido erlegen war, immer ausgedehntere Schürzenjägereien getrieben hatten. Getreu seinem Motto »Besser widerlich als wieder nicht«, hatte Rudi schon im Winter 1807 begonnen, den Tiroler Frauenzimmern nachzustellen, wovon die erschreckend hohe Zahl missgebildeter und schier monströser Fehlgeburten im Schicksalssommer 1808 beredte und traurige Kunde gibt. Mitte März befand Winklers Rudi sich in Axam, wo er im Rösselwirt, den Penis in der rechten, die stets halbgeleerte Enzianflasche in der linken, abwechselnd Schmähreden gegen das bayerische Königshaus führte oder schlüpfrige Judenwitze riss, was die versammelten Tiroler Burschen mit immer neuen Schnapsspenden quittierten. Von einem zufällig anwesenden, pensionierten Gebirgsjäger des österreichischen Heers handelte Rudi sich daraufhin im Tausch gegen das Versprechen, dem Saubazi dem Dahergelaufenen, nicht sämtliche Knochen im Leib zu brechen, die Uniform ein und begab sich unsicheren Schrittes, aber mit drohend himmelwärts zeigendem Gemächt in die Schankwirtschaft zur Sonne, wo er sich als kaiserlicher Euterkommissär ausgab, um unter diesem Vorwand den anwesenden Frauensleut in den Ausschnitt zu fassen, um mit dem wiederholten Scherzwort »Madi, sorg, wo sie ist braun und dreht sich«, die Brustwarzen zu malträtieren. Während unter solchem Allotria der Mittag verstrich, fand sich auf dem Platz vor dem Wirtshaus eine Schwadron bayerischer Gendarmen ein, die schließlich mit gezückten Säbeln die Schankstube enterten und den Winklersrudi sowie sämtliche seiner Zechkumpane zum sofortigen Mitkommen aufforderten, verbunden mit dem Hinweis, sie hätten sich nunmehro allesamt als Soldaten des glorreichen Kaisers Napoleon zu betrachten. Rudi quittierte diesen Befehl zunächst mit einer Salve gottlosester Verwünschungen, zog sich aber, als dieses Geschrei nichts fruchten wollte, im entstehenden Tumult und Handgemenge auf den Abort der Sonne zurück und überließ es seinen erbosten Zechkumpanen, sich der Gendarmen zu erwehren. Von Rudi im Umgang mit improvisierten Handwaffen geschult, gelang es den Burschen auch bald, den verdutzten Bajuwaren »gehörig die Prügel nauszuschmassne«, während sich der Winklersrudi, wohl verborgen unter einer Fuhre frischer Rettichwurzeln, im Handkarren einer Bäuerin zurück nach St. Leonard spedieren ließ, um seinem Spezi, dem Hofers André, dort ein gerüttelt Maß ausgedachter Heldengeschichten aufzutischen und hernach erst einmal seinen Rausch auszuschlafen. Von diesem Schelmenstreich seines Widersachers gleichsam erbost und belustigt, gab Graf Montgelas daraufhin ein Flugblatt in Auftrag, mit dem das Ansehen des Winklers Rudi im Tirolerland beschädigt werden sollte. So zeigte es Rudi mit deutlich vom Suff gezeichnetem Gesichtsausdruck in einer schlecht sitzenden österreichischen Uniform, unter deren Beinkleid sich deutlich die Umrisse eines weiblichen Geschlechtsteils abzeichneten. So hoffte Montgelas, den Pflaumenwinkler oder Schlitzrudi dem Spott der Landbevölkerung auszusetzen, was zumindest im weiblichen Teil der Tiroler Bevölkerung auch einigen Erfolg haben sollte. Der Winklersrudi geriet ob dieser Entwicklung solcher Art in Rage, dass er auf einen Schlag sämtliche Schnapsvorräte der Sandwirtschaft verzehrte und daraufhin den Hofers André drängte, den »Scheißladen zu schließen« und stattdessen die »verjudeten Scheißbayern und Kackfranzacken« kurzerhand aus dem Land zu werfen. Nach dem Zwischenfall in Axam hatten sich bereits mehrere Guerillatrupps zusammengefunden. Hofer und sein beständig brüllender Begleiter setzten sich kurzerhand an die Spitze dieser Verbände und führten schließlich eine Rotte bärtiger Wirtshausschläger, Wilddiebe, Schwarzbrenner und sonstiger Taugenichtse Richtung Innsbruck. Dabei versteht sich von selbst, dass diese Rotte Cora auf dem Weg jeden braven bayerischen Amtsstubensitzer mit entmenschlichter Grausamkeit entleibte, an jedem Wirtshaus Halt machte und unter jeden Rock fasste, der bei drei nicht auf dem Baume war. So verzögerte sich die Ankunft Winklers und Hofers in Innsbruck bis zum 15. April, was dazu führte, dass die beiden Zauselbärte, wiederum mit nichts bekleidet als ihren Stiefeln und Sombreros und selbstverständlich rappelvoll wie 100 Russen, ohne Gegenwehr durch die weit offenstehenden Stadttore Innsbrucks und schnurstracks in die Staatskanzlei marschieren konnten. Denn ohne ihre demoralisierende Anwesenheit war es einem Tiroler Heer unter Führung des adretten Martin Freiherr von Theimer nicht nur gelungen, Innsbruck einzunehmen, sondern auch ein bayerisch-französisches Entsatzheer zur Aufgabe und Umkehr zu nötigen. Letzteres gelang Theimer, indem er dem französischen General ein an Händen und Füßen gebundenes Subjekt überließ, das er als den langgesuchten Winklersrudi bezeichnete. Tatsächlich aber handelte es sich um jenen Liebling der Innsbrucker Kinder, die Paviandame Schieler, die Theimer teilrasiert und mit Hose und Hut ausstaffiert hatte. Der Schwindel flog erst in München auf, als Schieler eine ihr angebotene Schnapsflasche verschmähte und damit ohne jeden Zweifel besiegelte, dass es sich bei ihr nie und nimmer um den gesuchten Winklersrudi handeln konnte. Graf Montgelas musste nur Monate später einen weiteren herben Rückschlag hinnehmen. Durch eine Laune des Zufalls wies seine Karikatur des Pflaumenrudis eine nahezu frappante Ähnlichkeit mit einem anderen Tiroler Wilddieb und Wirtshausschläger auf, einem gewissen Josef Speckbacher, der sein Unwesen beim Bärenwirt in Kitzbühel trieb. Speckbacher und seine Bande schlossen sich ergrimmt dem Aufstand an und sicherten die Verbindungsrouten zwischen Innsbruck und Salzburg. Um die Gelegenheit gebracht, auf dem Schlachtfeld die Ruch als Pflaumenwinkler loszuwerden und seine Ehre reinzuwaschen, zettelte Rudi, auch nach Tagen immer noch stinkbesoffen, kurzerhand einen Pogrom gegen die jüdische Gemeinde in Innsbruck an und tat sich unter dem Abschaum der Tiroler Rebellen bei dem anschließenden Massaker mit besonders abgefeimten Ekelhaftigkeiten hervor. Daraufhin verlieh Rudi sich selbst den Titel Templer Justiziar Großmeister von Innsbrucknä und versicherte den Tiroler Jägern, jetzt gehe die Rumba erst so richtig los. Kapitel 3. Rudi sollte so gründlich Wort halten, dass die Verhältnisse in Innsbruck zusehends unhaltbarer wurden. Nicht nur die jüdische Gemeinde sah sich den ekelhaftesten Grausamkeiten ausgeliefert, Auch die allgemeine Lebensqualität begann unter Winklers Rudi drastisch zu sinken, weil dieser die neu gewonnene Autorität mit wochenlangem Alkoholmissbrauch kombinierte und im Enzianrausch immer noch dümmere Allotria ersann und spornstreichs in die Tat umsetzte. So entschied Rudi beispielsweise, durch die kürzlich eingeführte Pockenimpfung solle den braven Tirolern der bayerische Ungeist eingeimpft werden, und er verbot nicht nur die lebensrettende Maßnahme, sondern erklärte auch die bereits geimpften Tiroler als mit bayerischem Schmäh infiziert und als Vogelwild, nur um sich dann an diesen Unglücklichen zu vergehen. Überhaupt wurden die Schürzenjägereien Winklers zu einem solchen Risikofaktor für die Innsbrucker Frauenzimmer, dass Hofer selbst sich gezwungen sah, per Edikt zu verordnen, die Weiber sollten ihre Brust- und Armfleisch mit undurchsichtiger Kleidung bedecken, um Winklers Rudi nicht zu neuen Triebtaten zu verleiten. In einem vergeblichen Versuch, den Alkoholkonsum des völlig enthemmten Freundes einzudämmen, verbot Hofer außerdem sämtliche Bälle und Tanzfeste und ließ die Wirtshäuser während der heiligen Messen schließen. Diese Maßnahmen trieben zwar einen ersten Keil in die Freundschaft der beiden Bergaffen, da aber der Hofers André dem Winklers Rudi weiterhin gestattete, sich als selbst erklärter Templer Justiziar Großmeister von Innsbrucknä wie die Axt im Walde zu gebärden, ihm obendrein einen von eigener Hand unterschriebenen Jagdschein für die Judenjagd ausstellte und, da Winklers Rudi bereits große Teile der Innsbrucker Getreidevorräte zur Herstellung illegalen Kornbrands vereinnahmt hatte, herrschte zwischen den beiden zauselbärtigen Lumpenhunden bald wieder eitel Sonnenschein. Der Hofers André soll sogar zugegen gewesen sein und kein Widerwort erhoben haben, als Rudi den halbsteifen Penis in der Schwurhand gen Himmel gerichtet und selbstverständlich rappelvoll den feierlichen Eid leistete, er wolle fortan seine Kehle wie die Spitze seiner Käsenülle feucht halten, stets und immer da, bis seine Majestät der Kaiser selbst ihm das verbieten solle. Franz I. von Österreich, über die tatsächlichen Verhältnisse in Innsbruck wohl weislich im Unklaren gelassen, dachte indes nicht im Traum daran, dem wilden Treiben seiner treuen Bergaffen in Tirol Einhalt zu gebieten, versprach er sich doch von deren Präsenz eine willkommene Gelegenheit, den französischen Gegner auf vielen verschiedenen Kriegsschauplätzen zu binden und durch Teilung zu besiegen. An genau demselben Tag, an dem der Winklers Rudi Innsbruck betreten hatte, war Erzherzog Ferdinand in Polen einmarschiert, freilich nüchterner und in Besitz seines Beinkleids. Den österreichischen Angriff auf Bayern 5 Tage vorher hatte der Winklers Rudi gar nicht mitbekommen, weil er mit allerlei Verstößen gegen jede gute Sitte vollauf beschäftigt und natürlich mal wieder sturzbesoffen gewesen war. Historiker gehen heute davon aus, dass er sonst möglicherweise schon zu diesem Zeitpunkt unter österreichischer Flagge in seine alte Heimat zurückgekehrt wäre, wodurch den Tirolern ein unvorstellbares Leid erspart geblieben wäre. Die nächste Prüfung, die dieses leidgewohnte Volk steindummer Bergbauern ereilen sollte, stand indes unmittelbar bevor, denn der Zorn des Diplomaten Montgelas war unterdessen nur gewachsen und hatte sich obendrein in mehreren Briefen an den Weltenlenker Bonaparte selbst ergossen, der daraufhin die Unterwerfung Tirols zur Chefsache erklärte und ein bayerisches Heer Richtung Tirol schickte. Am Bergiesel kam es daraufhin zu mehreren Scharmützeln, die von den Tiroler Bauerntölpeln allerdings nur sehr halbherzig geführt wurden, da ihnen der Weitblick und die Autorität eines militärischen Führers fehlten. Der Sandwirt hatte sich angeblich den Magen verdorben, was als reichlich euphemistische Bezeichnung für einen akuten Anfall von Feigheit vor dem Feind gewertet werden darf, und die militärische Führung kurzerhand dem Winklers Rudi übertragen. Die Befehle Rudis indes beschränkten sich auf besoffenes Gelalle und die altbekannten gottlosen Verwünschungen gegen das Königshaus Bayern, so dass am Abend des 25. Mai die bayerischen Soldaten das Tiroler Heer auf die Berghänge zurückgedrängt hatten. Als nun noch starker Gewitterregen begann, waren die Tiroler kurz davor zu kapitulieren. Der Winklers Rudi konnte dies nur unter Einsatz eines Kantholzes verhindern und machte sich erbötig, jedem einzelnen der anwesenden Bauern die Brügel meilenweit nauszuschmassen. Als aber auch dies nichts mehr fruchten wollte, erfand er schließlich kurzerhand eine baumdicke Lüge und machte die Bauernrotte glauben, ein Engel des Herrn habe ihm im Traum versichert, Napoleon sei vor wenigen Tagen bei der Schlacht von Aspern nicht nur besiegt, sondern getötet worden. Diese Nachricht stellte die Moral unter den Tirolern so weit wieder her, dass sie den Bayern ein Unentschieden abtrotzen, nach Innsbruck zurückkehren und dort unter Rudis Anleitung ein neuerliches Massaker unter der ohnehin schon stark dezimierten jüdischen Bevölkerung der Stadt anrichten konnten. Kaiser Franz hatte unterdessen weniger Glück. Im Juli diente das österreichische Heer bei Wagram als unfreiwilliges Demonstrationsobjekt für die Verheerung der modernen Kriegsführung. Die bis dato größte Schlacht der napoleonischen Kriege geriet zu einem blutigen Beispiel für die Überlegenheit massiver Artilleriestellungen, die in zwei nicht enden wollenden Tagen mehr als 100.000 Soldaten in wenig appetitlichen Fleischsalat verwandelten. Erzherzog Karl sah sich genötigt, den Znaimer Waffenstillstand zu unterzeichnen, der die französischen und österreichischen Ansprüche auf Polen und Mähren endgültig klärte und, dem nimmermüden Ingrim Montgelas geschuldet, Österreich zur Aufgabe Tirols zwang. Dass der Hofers André diesen Waffenstillstand ignorierte und das neue, unverzüglich nach Tirol geschickte bayerische Heer in einer Reihe tollkühner Guerilla-Aktionen zermürbte, bekam der Winklers Rudi indes gar nicht mit. Nachdem Hofer, gestützt durch die Spenden reicher österreichischer Kaufleute, eine eigene Währung für das Tiroler Land in Umlauf gebracht hatte, entschloss sich Rudi kurzerhand, diesem Beispiel seines Kumpanen zu folgen und stellte dem Hofer 20er nicht faul die eigene Münze zur Seite. In Ermangelung reicher Gönner oder auch nur einer Münzpräge zog er indes einfach von Schenke zu Schenke kreuz und quer durchs Tirolerland und deklarierte dort goldene Uniformknöpfe, die er österreichischen Soldaten im Schlaf von den Uniformen geschnitten und, nachdem diese ihm ausgegangen waren, auch alle möglichen anderen mehr oder weniger runden Gegenstände, zuletzt gar Wagenräder, Mühlsteine oder Kuhfladen zu Winkler Hundertern, deren Kaufkraft zufällig immer genau dem Wert einer Flasche Enzian oder einer Handentspannung durch die Wirtstochter entsprechen sollte. In der Praxis bedeutete dies nichts anderes, als dass der Winklers Rudi häufig mit nichts bekleidet außer seinen Schaftstiefeln, dem Unterberggürtel und dem landauf, landab bekannten selbstgefertigten Sombrero wie aus dem Boden gewachsen in einer Schankstube aufkreuzte, sie wie selbstverständlich mit seinem Gestank erfüllte, der zu diesem Zeitpunkt bereits jenseits aller menschlichen Vorstellungskraft rangieren musste, und sofort ein unchristliches Geschrei veranstaltete. Dabei knallte er irgendeinen wertlosen Gegenstand, wie etwa eine Pfanne ohne Griff, Hauptsache rund, auf den Tresen, bezeichnete den als Winkler-Hunderter und forderte den Umtausch in 5 harte, gute Hofer-Zwanziger. Freilich nur, um diese umgehend am selben Ort in Schnaps und sexuelle Dienstleistungen umzusetzen. Den Genuss derselben vollzog er unter weiterem Gelärme und vorsätzlicher schwerer Sachbeschädigung, provozierte mit Vorliebe blutige Wirtshausschlägereien, sonderte die altbekannten Verwünschungen gegen das bayerische Königshaus, das Weltjudentum und natürlich den Franzosenkaiser ab und gab zu vorgerückter Stunde erstunkene Heldentaten aus der Schlacht am Bergisel zum Besten. Immer häufiger mischten sich in diese Schilderungen auch Anklagen gegen den Sandwirt, der die braven Tiroler Bauernsleut während der Schlacht mit Lügen über den angeblichen Tod Napoleons getäuscht habe. Der Hofers André zwang indes mit dem Mut der Verzweiflung im August die französisch-bayerischen Kräfte zum Rückzug und mühte sich hernach, den durch die Winklersche Schnapsbrennerei entstandenen Engpass in der Getreideversorgung und die drohende Hungersnot abzuwenden. All diese Bemühungen konnten jedoch den Lauf der Weltgeschichte nicht aufhalten. Der österreichisch-französische Krieg endete im Oktober mit dem Friede von Schönbrunn. Napoleon riss sich 100.000 Quadratkilometer Österreichs und die Kaisertochter unter den Nagel, während Montgelas zum dritten und endgültig letzten Mal auf die Herausgabe Tirols beharrte, als sei die märchenhafte Belohnung von halbem Reich und Prinzessin nicht schon genug. Franz I. blieb nichts übrig, als nachzugeben. Auf Drängen seines Diplomaten befahl Napoleon noch am selben Tag die endgültige Rückeroberung Tirols und beauftragte den erfahrenen General Drouet mit dem notwendigen Feldzug. Anders als seine Vorgänger preschte Drouet nicht so schnell wie möglich nach Innsbruck vor, sondern ließ sich auf seinem Marsch viel Zeit und führte sein Heer auf manchem Umweg von Kneipe zu Kneipe. Nicht allein aus Durst, sondern weil der erfahrene Schlachtenlenker längst begriffen hatte, dass die Tiroler Wirtshäuser quasi die Dreh- und Angelpunkte des ganzen Aufstands waren. handelte es sich doch bei sämtlichen Rädelsführern um Wirte oder Kneipensitzer und sonstige Schluckspechte und Schnapsdrosseln. Genau diesen Wirten begegnete Drouet nun überraschend freundlich und zuvorkommend, bot Schonung und gar Amnesie im Tausch gegen Unterwürfigkeit und stellte allen anheim, sich fortan wie brave französische Untertanen zu verhalten. Überall dort, wo der Winklersrudi zuvor gehaust und gelärmt hatte, fand Drouet freundliche Aufnahme und offene Ohren, was nicht verwundert, bedenkt man den erheblichen Schaden an Menschen und Material, die Winklersrudi kurz zuvor mit seiner erzwungenen Währungsreform in den Wirtshäusern verursacht hatte. Winklersrudi selbst fand sich unversehens wieder an der Seite des Hofers André und fortan nur noch auf dem Rückzug. Das als Entscheidungsschlacht gedachte Treffen der verbliebenen Aufständischen mit dem französischen Heer wiederum am Bergisel geriet zu einer Farce. Innsbruck fiel an die Invasoren und der Hofers André, den immerfort schimpfenden Winklersrudi im Schlepptau, floh südwärts in die Berge. Nachdem die Stimmung im Land erst mählich, dann aber jähe umgeschlagen war, geriet diese Flucht alsbald zum Fiasko. Je weiter die beiden zauselbärtigen Halunken wichen, desto kühler geriet der Empfang, desto kärglicher wurde die Versorgungslage. Ganz zuletzt flogen die beiden Zechpreller in hohem Bogen aus dem Pfandlerhof, der hinterletzten Spelunke im Passayertal, und fanden schließlich Zuflucht in einer Berghütte im Hochgebirge. Sobald die zusammengestohlenen Schnapsvorräte zur Neige gingen und der Bergwinter immer deutlicher vor der Tür stand, gerieten die beiden Halunken immer häufiger in erbitterten Streit und gaben sich gegenseitig die Schuld für das Scheitern des Volksaufstands. Welche schauderhaften Szenen sich zwischen den beiden verzweifelten Schurken abgespielt haben müssen, lässt sich nicht mit Gewissheit belegen. Fest steht allerdings, dass am 27. Januar des nächsten Jahres ein über und über mit Prellungen und Schürfwunden bedeckter Winklersrudi im Passayertal bei dem Versuch, die Leiche eines verendeten Pferdes zu schänden, von den französischen Behörden in Gewahrsam genommen wurde. Noch bevor die Gendarmen ihn erkennungsdienstlich behandeln konnten, gab der Winklersrudi an, er kenne das Versteck des überall gesuchten Rädelsführers Andreas Hofer und wolle die Herren gern dorthin führen, im Austausch gegen freies Geleit nach Österreich und eine Zahlung von 5000 Gulden. Die verdutzten Franzosen hatten noch die Geistesgegenwart, den völlig heruntergekommenen Mann auf 1500 Gulden herunterzuhandeln, folgten dann seinen Weisungen und nahmen am nächsten Tag den Sandwirt gefangen. 23 Tage später verendete Hofer im Kugelhagel des Erschießungskommandos, das zwei Durchgänge brauchte, die Flut an Verwünschungen und Flüchen gegen den Winklersrudi für immer verstummen zu lassen. Der Winklersrudi selbst begab sich, kaum dass er die Gulden eingesackt hatte, natürlich nicht außer Landes, sondern schnurstracks in die nächste Kneipe, wo er erhebliche Mengen Schnaps verzehrte und hernach sein Gemächt aus den Krachledernen langte, um nach altbewährter Art sein Revier zu markieren, in der Hoffnung, daraus möge sich eine schöne Kneipenschlägerei entspinnen. Der Wirt, ein gewisser Franz Raffel, blieb aber bei all dem ganz ruhig, schenkte fleißig nach und schlug dem Gast, sobald dieser Rappel voll war und gerade anheben wollte zu krakehlen, ein Kartenspielchen vor. Im Zuge dieses Spiels verlor der Winklersrudi seinen gesamten Judaslohn an den pfiffigen Wirt und wurde hernach in hohem Bogen aus der Kneipe geworfen. Auf seinem Weg nach Österreich verbreitete er indes überall die Lüge, der Franz Raffel sei es gewesen, der den Hofers André an die verhassten Franzosen verpfiffen habe. 1500 Gulden habe er dafür erhalten, der dreckige Zinker, und eigentlich gehörten ihm dafür ja die Prügel, aber sowas von nausgeschmissene. Raffel floh schließlich aus dem Passayertal und wurde Knecht in der Großstadt. Die Spuren Winklersrudis aber verlieren sich für die nächsten Jahre in den Wirren der Befreiungskriege.